Das Handy wird zum Computer, YouTube unterstützt Fair Use und es gibt was Neues zu Steam-Angeboten. Moin Moin und hallo zu den Nachrichten des Tages vom 20.11.2015. Take-Two hat ein bisschen über ihre Strategie, sag ich mal, und deren Marken philosophiert. Und zwar haben die auch unter anderem erklärt, warum sie zum Beispiel wie ein Assassin's Creed oder ein Call of Duty keine jährlichen Teile rausbringen. Dies haben die damit begründet, dass sie als einer, sag ich mal, der wenigen Qualität machen wollen. Qualität auf den Markt liefern wollen und diese Qualität braucht natürlich eine gewisse Zeit. Und auch tut es der Marke gut, da man diese Marke nicht komplett verbrennt und so auch die Nachhaltigkeit dieser Marke fördert. Dies ist aus meinen Augen recht gut. Wäre recht gut, könnten auch andere Publisher machen, aber hey, Take-Two steht da fast alleine. Ist leider so. Zum SteamOS gibt es Neuigkeiten, und zwar erste PC-Hersteller verzichten auf das SteamOS, da es zum Beispiel deutlich schlechter von der Leistung ausfällt als Windows 10, also die PC-Spiele, die darunter laufen. Das liegt unter anderem daran, dass viele Spiele für Windows und DirectX geschrieben wurden und halt nicht und halt nur, sag ich mal, für Linux und OpenGL portiert wurden und daher die Spielleistung deutlich nachlässt. Und auf dessen, dass halt SteamOS einfach nicht gut läuft und für die Zielgruppe eigentlich überhaupt keinen Anreiz hat, verzichten auch viele PC-Hersteller auf das SteamOS. Ob das SteamOS dann wirklich am Ende floppt, wird sich noch zeigen. Aber ich denke, das führt es. Spätestens nach 2 Jahren merkt man es. Der episodenbasierte Action-Titel Afro Samurai 2 wird nicht mehr verkauft. Und zwar die Entwickler sprechen vom Versagen. Das Spiel sollte eigentlich Kapiteln rauskommen. Es kam schon ein erstes Kapitel. Aber nun hat man, sag ich mal, komplett versagt und man hat das Spiel einfach nicht gemocht und hat einfach aufgehört. Das Gute ist, die bieten nun eine Geld-Zurückerstattung an. Das ist ja schon, machen viele nicht. In den USA möchte YouTube mehr bei den DMCA vorgehen, weil viele Videos einfach aus unerklärlichen Gründen gesperrt werden oder ja, man kennt das ja. Kriegt einen Strike, einfach warum auch immer, obwohl das Video gar nicht diese Musik enthält. Da möchte YouTube mehr drauf eingehen und dies verhindern, damit es überhaupt nicht dazu kommt. Und möchte auch so weit gehen, dass YouTube auch vor Gericht zieht und deren Nutzer verteidigt, was sehr vorteilhaft ist, weil ich glaube, da gab es so einige Probleme mit. Mit Windows Phone 10 bzw. Windows 10 for Phone stellt Microsoft ein neues Feature vor, und zwar Windows 10 Continuum, was hier halt bedeutet, dass Windows 10 theoretisch auf jeder Displaygröße laufen kann. Heißt, du nimmst dein Handy, schließt es an eine Dockingstation oder so an, schließt an die Dockingstation deine Tastatur und Maus an und Monitor natürlich auch und hast dann deinen Windows 10 Rechner einfach, weil du dein Handy hast. Ganz einfach. So, und natürlich fragt man sich natürlich auch, ob Desktop-Programme laufen und daran wird wirklich gearbeitet, denn es ist vielleicht auch möglich, dass auf Smartphones Desktop-Programme laufen und nicht nur diese Universal-Apps, wie man es zum Beispiel bei der, ich sag mal, Tablet-Version von Windows 8 kennt, dass da keine Desktop-Programme laufen, aber Apps aus dem Store oder Programme, die irgendwie portiert wurden, dass die funktionieren. Und so schlecht sind ja die Prozessoren eines Handys auch nicht. Also ich glaube, Age of Empires wird da bestimmt laufen. Und das wäre schon ganz geil, ne? Konami hat es nicht leicht, auch was Pro Evolution Soccer 2016 angeht. Und zwar offenbar planen diese auch eine Gratis-Version. Nachdem der beliebte Game Designer Hideo Kojima nun das Unternehmen verlassen hat und sich Konami mehr auf Mobile Games fokussieren will, scheint es doch so, dass das Unternehmen mehr in den schwarzen Zahlen liegt. auch hier das Pro Evolution Soccer von den Verkaufszahlen weit unter den von allen FIFA steht, sollte klar sein. Und daher hat man sich überlegt, ob man denn eine Free-to-Play-Umstellung vollzieht. Dies ist noch unklar, aber es wäre an sich ein logischer Schritt, da Konami so vielleicht ihre Beliebtheit steigern könnte und natürlich auch ein bisschen mehr Geld schaffen könnte. Bekannt wurde das mit der Free-to-Play-Version, da das Australian Classification Board den Titel gelistet hat. In der Datenbank tauchte einfach mal der Titel Pro Evolution Soccer 2016 Free-to-Play auf. Wann das Spiel rauskommt und ob es überhaupt das Licht der Welt erreicht, steht noch in den Sternen. Dark Souls 3 wird nun der krönende Abschluss, so Miyazaki. Boah, ich kann mich ruhig flamen, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Miyazaki. So. Die Hardcore-Rollenspielreihe findet ein Ende. Und zwar hat er in einem Interview gesagt, dass Dark Souls 3 das große Finale der Serie sein soll. Und man sich so mit den danach möchte From Software sich viel aggressiver in eine neue Richtung bewegen. Und deshalb ist Dark Souls 3 das letzte Projekt. In welche Richtung es geht, hat er noch nicht verraten, aber man kann gespannt sein. Steam verändert ihre Art der großen Sales. Und zwar soll der Herbst-Sale alle Angebote, die dort sind, für die komplette Zeit dienen. Es wird keine Flash-Sales oder Daily-Sales geben. Ob dies nur probeweise ist, Herbst-Sale, oder auch überhaupt nicht mehr praktiziert wird, das steht noch in den Sternen. Aber man möchte so die Kundenzufriedenheit optimieren, da der Kunde nicht direkt gezwungen wird, ein Produkt zu kaufen. Und das waren schon die News des Tages vom 20.11.2015. Dies ist die erste Episode dieses Podcasts. Ab und zu hole ich mir Gäste rein, damit man auch über bestimmte News diskutieren kann. Das ist erstmal testweise. Ich versuche das täglich vom Montag bis Freitag zu machen. Mal schauen, wie es funktioniert. Es ist ein Podcast-Format. Da schaut ihr einfach mal über auf GP Times vorbei. Da solltet ihr oben den Button Podcast sehen und dann schauen, wie ihr diesen Podcast denn bekommt. Und ansonsten noch einen schönen Tag.